Kundgabe 1791. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.01.1941. Geistiger Wendepunkt. Rechte Einstellung zu Gott. So gewaltig ist die Umwälzung, die sowohl geistig als auch irdisch sich vollziehen wird, dass von einer Zeitenwende gesprochen werden kann. Die Einstellung der gesamten Menschheit zu Gott hat es zu Wege gebracht, dass nun ein göttlicher Eingriff zu erwarten ist. Es liegt die Notwendigkeit einer freien Entscheidung der Menschen vor. Sie müssen in eine solche Not kommen, dass sie gezwungen sind, ein höheres Wesen um Hilfe anzugehen, sofern sie noch ein wenig Glauben an dieses höchste Wesen in sich tragen. Und nun wird es sich entscheiden, wer noch so viel Glauben hat, um Zuflucht zu nehmen bei einer höheren Gewalt. Die rechte Stellungnahme zu Gott ist das allein Entscheidende des Erdenlebenswandels. Und es ist die Menschheit nun in größter Gefahr, weil ihre Einstellung zu Gott gleichbedeutend ist mit Ablehnung. Nur etwas sie außergewöhnlich Berührendes kann sie die rechte Einstellung zu ihm finden lassen. Und es wird dies immer als ein Wendepunkt im Leben des Einzelnen zu verzeichnen sein, so er geistig erwacht, das heißt, so er in nähere Berührung tritt zur ewigen Gottheit durch bewusstes Nachdenken über die Unendlichkeit und ihren Schöpfer oder durch Anrufung des höchsten Gottwesens um Hilfe. Gott gewollt ist das aus eigenem Antrieb hergestellte rechte Verhältnis zu ihm, dass der Mensch sucht und um Erkenntnis ringt, dass er seinem Schöpfer nahe zu kommen sucht. Wo jedoch der eigene Antrieb fehlt, dort will Gott den Menschen zu Hilfe kommen, indem er ihr Geschick so lenkt, dass sie Hilfe benötigen und sie nun veranlasst sind, sich hilfeflehend an ihn zu wenden, sodass also die Verbindung von den Menschen zu Gott auch hergestellt wird, wenn auch nur als Folge einer Notlage. Es wird aber immer das Denken des Menschen in andere Bahnen gelenkt. Und schon dies ist ein geistiger Wendepunkt. Denn es entfernt sich der Mensch gewissermaßen von zu irdischen Dingen und schenkt dem Unergründlichen mehr Beachtung. Er grübelt über den Sinn und Zweck des Daseins nach. Er gewinnt eine andere Anschauung von seinem Leben und schweift doch gedanklich in das Reich des Ewigen. Und nun wird wieder ausschlaggebend sein, wie weit irdische Not die Menschen untereinander zur Liebetätigkeit anregt. Es wird dementsprechend auch das geistige Erkennen sein. Denn wer dem Mitmenschen Liebes erweist, dem wird auch Gott seine Liebe schenken und ihn zu sich ziehen. Und darum muss irdische Not immer eine gewisse Umänderung des Denkens nach sich ziehen, weil sie eben nur durch Liebetätigkeit behoben werden kann. Und es ist dies das letzte Mittel, das Gott anwenden kann, um die Menschheit zur Liebe zu erziehen, um ihr also dadurch geistigen Fortschritt zu ermöglichen. Amen.